Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 40. Ja, 40. Jawohl, ihr habt's richtig gehört. 40! 2010. Wahnsinn, ja. Nicht zu fassen. Das Jahr ist schon wieder bald rum. Und ich weiß gar nicht, wohin's gegangen ist, Mensch. Unfassbar. Ich weiß nicht, habt ihr auch das Problem manchmal, die Zeit, die vergeht so schnell, ja, also das kann man, ich kann das schon gar nicht mehr in Worte fassen, ja. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob es nicht irgendwo, Kurse oder irgendwas gibt, ja, um zu trainieren, dass für einen die Zeit eben ein bisschen, ja, langsamer vergeht, weil ich mir das vorstelle, also so die letzten Jahre, die vergehen so schnell wie früher, ja, ein ganzes Jahrzehnt. Es ist aber ungelogen, ja. Das ist absolut Wahnsinn, ja. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass immer wieder, wenn man jetzt so schon, ja, so ein bisschen was mitbekommen hat, ja, Nachrichten und so weiter, ist immer wieder das Gleiche passiert und es alles total langweilig ist, ja. Und irgendwie, kommt einem das dann irgendwie. Aber obwohl, da müsste ja andersrum sein, ne? Da müsste ja andersrum sein, da müsste ja alles einem viel länger vorkommen als das, naja, wie der Name schon sagt, langweilig, ja. Also, ich weiß nicht, mein Leben ist nicht langweilig genug anscheinend. Nun ja, aber langweilig kann es einem auch nicht werden, wenn man sieht, was so alles passiert in letzter Zeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich das Thema jetzt schon in der Wochensicht angesprochen habe. Ja, das ist sicherlich ein paar Dutzend Mal. Das ist die Vorratsdatenspeicherung. Ganz genau. Oh, ja, bevor ihr jetzt ganz hier den Podcast gleich wieder ausschaltet, ja, weil ihr das einfach nicht mehr hören könnt. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. Aber ja, es ist eben schwierig, das zu ignorieren. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Taktik. Ja, man spricht so lange von der Vorratsdatenspeicherung, bis keiner mehr hören kann, und dann macht man sie. Weil, es war ja ein schönes Urteil ergangen, dass die Vorratsdatenspeicherung in der Art, wie sie eben gemacht wurde, rechtswidrig ist. Und ja, die Union kann es eben nicht lassen. Die wollen jetzt hier die Speicherung von Verbindungsdaten eben jetzt richtig durchdrücken. Und zwar schnell, zack, zack, soll das jetzt gehen. Ja. Und es wird jetzt eine öffentliche Kampagne gestartet, um eben diese Vorratsdatenspeicherung auch, sagen wir mal, in der Bevölkerung, ja, vielleicht, aber auf jeden Fall den maßgebenden Leuten eine Akzeptanzgrundlage zu geben. Ja, also wenn man was Schlechtes hat, das muss verkauft werden, dann macht man Werbung. Ja, ist ganz klar. Wenn es was Gutes wäre, dann würde es auch ohne Werbung gehen. Ne? Okay, auf jeden Fall dieser Thomas de Maizière, ich hätte fast Lothar de Maizière gesagt, von der CDU, der hat das jetzt hier wieder auf die Bahn gebracht und möchte hier jetzt innerhalb kürzester Zeit eben das durchdrücken. Ja. Und hat das Thema jetzt auch hier zur Chefsache gemacht, wie Heise hier schreibt. Und klar, die Experten des BKA sollen jetzt möglichst spektakuläre Fälle, ja, vorlegen, in denen eine Vorratsdatenspeicherung unbedingt erforderlich gewesen ist oder weiß eigentlich gar nicht, wie sie das vorlegen sollen, wenn es ja jetzt nicht erlaubt ist, Vorratsdatenspeicherung. Ja, also einen aktuellen Fall können sie sicherlich dann nicht bringen, der nur durch die Vorratsdatenspeicherung erklärt wird. Es sei denn, man nimmt wieder Fälle von irgendwelchen anderen Ländern. Ja, vielleicht so Drittweltländer oder Länder, in denen halt keine, sag ich mal, richtige Demokratie herrscht, nimmt man da von dort Fälle und zeigt dann eben, wie sie eben gelöst werden konnten, nur durch die Verbindungsdaten. Schön, ja, klar. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Verbindungsdatenspeicherung, ja, Vorratsdatenspeicherung, das ist einfach, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist einfach nicht durchsetzbar, finde ich, in einer richtigen offenen Demokratie, weil sie die Bevölkerung quasi unter Generalverdacht stellt. Ja. Ich meine, niemand kann ernsthaft jetzt etwas dagegen haben, wenn konkrete Hinweise vorliegen, dass jemand ein Kapitalverbrechen begeht, also eine richtig schlimme Straftat. Ja. Es wurde ja immer zuerst gesagt, ja, wegen Terrorismus und so weiter. Ja, dann wurde es immer weiter abgestuft und dann war es auf einmal das Kopieren von einer MP3-Datei, ja, war dann genauso schlimm wie ein Terroranschlag. Ja. Also so ging das dann immer herunter. Gut, ich meine, wenn man jetzt wirklich Schwerverbrecher finden will, und das sind eben keine Leute, die sich MP3s kopieren, ganz klar, das sind keine Schwerverbrecher, wenn man die halt dingfest machen will, dann muss eben, wenn ein begründeter Verdacht besteht, richterliche Verfügung eingeholt werden, dass man das eben machen darf. Ja, und da wäre sicherlich auch dann niemand ernsthaft dagegen. Ja. Aber wenn jetzt eben wenn eben die Daten einfach so gespeichert werden, ja, über viele Monate, um dann eventuell mögliche Straftaten, die jemand vielleicht begangen hat, rückwirkend zu ahnden, so geht das nicht. Ja. Also dann müsste man ja sagen, alle sind schuldig, solange bis die Unschuld bewiesen ist. Also so ein Quatsch, ja. Andersherum ist es der Fall. Man darf eben Leute erst dann ihre Daten, sage ich mal, entreißen, ja, wenn sie auch wirklich eine Grundlage haben, ja, um zu sagen, ja, das ist ein Verbrecher. Ja. Oder das ist eben ein Schwerverbrecher. So muss man das ja sagen, weil für kleine Delikte sehe ich da keine Notwendigkeit. Ja. Da ist die Relation einfach zu unterschiedlich. Das ist einfach. Da werde ich richtig sauer. Ja. Ihr merkt schon, ich bin schon aufgedreht. Das ist ungefähr so wie bei einem Parksünder, ja, der parkt jetzt mit dem Auto falsch irgendwo und hat Glück gehabt, dass niemand vorbeikommt, keine Politesse, kein Strafzettel und haut wieder ab. So. Und da sagt man, ja gut, so geht das nicht. Ja, wir brauchen jeden Parkplatz, muss komplett videoüberwacht sein, damit wir jeden feststellen, der dort illegal geparkt hat. Ja gut, okay, mag sein, dass der dort geparkt hat, falsch, ja. Das spielt auch keine Rolle, deswegen darf man eben noch lange nicht jetzt hier zu solchen Mitteln greifen. Das ist unverhältnismäßig. Ja. Und das geht so nicht. Man kann auch keinen, jemand, der jetzt, um jetzt beim richtigen Verbrechen, weil Falschparken ist ja kein Verbrechen, es ist ja nur eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Falls jetzt, wenn man jetzt mal beim richtigen Verbrechen bleibt, wenn einer im Kaufhaus eine Packung Zigaretten klaut, dann darf man den nicht erschießen. Ja? Als Polizist, das geht einfach nicht. Dann muss man, wenn der halt mit der Packung Zigarette irgendwie entkommen würde, ja, dann muss man den halt entkommen lassen, dann muss man halt einen sauren Apfel beißen. Fertig, das ist die Realität. Und genau so eine Realität brauchen wir auch im Internet. Ja? Es kann nicht sein, dass wir Leute, relativ unwichtige Straftaten. Es gibt zwar, ja, es ist ein bisschen blöd, es gibt keine unwichtigen Straftaten, ja, aber kein Kapitalverbrechen, ja, begeht. Dann dürfen wir auch nicht solche Methoden einsetzen, ja, wie jetzt zum Beispiel, um einen Terrorist zu jagen, ja. Das ist ja alles so Quatsch, das hört sich alles so lächerlich an, ja. So Vorratsdatenspeicherung um Terroristen, ja, klar. Natürlich, ist ja ganz klar. Ja. Da hat vielleicht jemand angerufen, ja, da ist seine Zelle, ja, und da wird überwacht, ja, und jetzt wird er dann hat Ding festgemacht, ja. Warum? Weil er seine Zelle angerufen hat oder weil er einen Bekannten angerufen hat. Quatsch alles, ja. Naja, egal. Alles für Elefants. So geht das nicht, ja. Also Union will das durchdrücken. Ich hoffe, dass es hier auch mal hier Demonstrationen wieder größere Demonstrationen gegen diese Vorgehensweise der Regierung gibt. Und ich hoffe, dass nicht alle damit zu arg beschäftigt sind, ja, in Stuttgart einen Bau von einem Bahnhof zu verhindern. Ne? Es gibt, glaube ich, Wichtigeres momentan. Jo. Was auch sehr wichtig ist, WebP soll JPEG ablösen, wenn es nach Google geht. Die haben nämlich ein neues Grafikformat vorgestellt. Und dieses WebP, das heißt nicht nur ähnlich wie das WebM-Videoformat, sondern ist auch tatsächlich verwandt, weil es eben mit der gleichen Bibliothek auch funktioniert, die libvpx, und diese braucht man dazu. Und es wurde jetzt also so Demos schon veröffentlicht. Man kann sich diese Bilder hier im Vergleich angucken. Ich habe einen Link zu der heißen News-Meldung gesetzt. Von dort aus geht es dann auch weiter zu dem Demo. Ja, man sieht ganz klar, dass die dass die Qualität recht gut ist. Ja. Was mir aufgefallen ist, die Artefakte sind grandios verkleinert worden. Also unfassbar. Gleichzeitig, und das ist der Hauptgrund, warum überhaupt WebP gemacht wird, ist nicht unbedingt jetzt, dass es ein neues Hyperformat gibt, ja, das so genial ist, dass es technisch überhaupt gar nicht möglich wäre, sondern es geht hauptsächlich darum, die Datenübertragung zu verringern. Also das heißt, die Dateigrößen wesentlich geringer, wesentlich kleiner zu machen. Und das ist das Hauptziel. Aber trotz dieser unglaublichen Verkleinerung, die teilweise über 70% ist, ist das Bild, und jetzt kommen wir wieder zu dem zu dieser Interpretationssache, besser als bei JPEG. Und zwar richtig besser. So, das ist meine Interpretation. Ich habe in vielen Kommentaren schon gelesen, dass aber auch andere Leute das ganz anders sehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich sehe hier deutlich die Bilder im Vergleich, dass Artefakte einfach nicht vorhanden sind auf dem WebP, dass auf dem JPEG mit einer viel, viel größeren Datei eindeutig störend zu sehen ist. Ja, Artefakte sind da also wirklich ausgeblendet. Das Bild sieht besser aus. Aber es ist natürlich, es liegt im Auge des Betrachters, deswegen ist es auch schwierig, genau wie bei dem WebM-Format, ja. Erstmal, wenn man schon von vornherein voreingenommen ist, ja, dann kann man das gleich ganz vergessen. Ja, das sind minimale Unterschiede, die es da gibt. Und manchmal will man einfach auch einen Unterschied sehen zu dem einen oder anderen Nachteil. Ja. Und somit bleibt eben dann Freiheit zur Interpretation. Und man sieht das H264-Video, das ist eindeutig schlechter. Ja, kodiert in der Baseline-Format im Baseline-Format zum Beispiel, und man sieht das WebM-Video und da sagt man, ja, H264 ist viel besser, viel besser. Das WebM ist Dreck. Ja. Es ist eindeutig, das Urteil ist dann schon im Gehirn gefallen quasi, und so stelle ich mir das auch hier vor mit diesem WebP-Format, mit diesem Bilderformat, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass bei mir umgekehrt ist, ja, dass ich dann sage, das neue Format, das ist super, und sehe dann hier vielleicht das ein bisschen besser. Nur eins ist klar, ja, das ist ganz, ganz deutlich zu sehen, die Artefakte sind deutlich reduziert. Ich meine, also das muss man sehen. Das muss man sehen. Wer der Technik mehr glaubt, der kann eben auch hier das Ganze elektronisch ausgewertet sehen, in schönen Diagrammen und so weiter, wie die Datenreduktion und die Qualität da verhält. Aber ich sag mal, wer haben möchte, dass WebP schlechter ist als JPEG, der wird das sicherlich auch durch die Statistiken sich nicht beeinflussen lassen. Ja. Gut, was will Google damit erreichen? Also schnellere Datenübertragungsrate und JPEG-Format, warum sollte man es ablösen? Ja, ablösen ist immer so hochgegriffen. Ja, warum nicht ein zusätzliches Format? Im Firefox und im Opera, Unterstützung ist eigentlich sicher, weil die eben auch diese entsprechende Library schon integriert haben in den neuesten Versionen. Bei der WebKit-Integration, da wird es fraglich, weil vielleicht Apple da mal wieder was dagegen haben will. Ne? Ist ja böse Google. Ja. im Groben wird sicherlich dann eingeführt werden, nur ob es mal wieder auf dem Safari kommt oder nicht, weiß man nicht. Safari, der einzige Browser, der nicht übrigens direkt das VP8, also dieses WebM-Format, das Videoformat, verarbeiten kann. Bei dem Internet Explorer, ich kann es nur immer wieder sagen, bei dem Internet Explorer 9 wird es so gehandhabt wie jedes andere Format, auch wie jeder andere Codec auch. Der muss nämlich im System installiert sein. Fertig. Und wenn er installiert ist, dann wird WebM auch ganz normal wie jedes andere Format im Internet Explorer 9 angezeigt werden. Und damit ist Safari der einzige Browser, der es nicht gleichwertig unterstützt. Sicherlich könnte man theoretisch Plugin für wie heißt dieses komische Ding nochmal, QuickTime, ja, programmieren und dann könnte es eventuell Safari anzeigen, aber ja, das ist sehr, sehr abstrakt. Und weil wir jetzt gerade bei Google sind, bleiben wir jetzt auch gleich nochmal für die nächsten zwei Meldungen. Und zwar ging es da auch wieder rund mit der GEMA. GEMA verklagt jetzt Google. Ich höre euch schon sagen, ja, wie, ist doch nichts Neues. Ja. Na doch, es war ja erst einmal nur eine Verfügung, die GEMA erwirken wollte gegen YouTube. Wegen der Verbreitung von 600 sogenannten illegalen Musikvideos. Ja. Und es gab da keine Einigung und deswegen wurde eine Schnellverfügung beantragt. Die hat das Landgericht Hamburg allerdings abgelehnt. Doch jetzt geht es tatsächlich ins Gerichtsverfahren und da sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus für die GEMA. Man bedenkt, das ist das Landgericht Hamburg. Hamburg. Ja. Also wenn irgendein Patentroll oder sonst irgendwas oder Firmen irgendwie mit Copyright kommen, ja, dann sollten die immer zuerst nach Hamburg gehen, weil dort werden sie erstmal Recht bekommen und auch wenn sie dann im zweiten Verfahren in den Hintern getreten bekommen, weil, ja, also selbst wenn da jetzt ein Urteil gegen Google gefällt würde, dann wird es wahrscheinlich in der Revision dann schon wieder ganz anders aussehen, die Chancen. Die GEMA stellt sich quer, ist ja klar, von dem Verein können wir auch nichts mehr anderes erwarten, ja, die haben schon ihre Interessen deutlich gemacht, des Öfteren und ist meiner Meinung nach nicht die Interessen der Künstler. Anders läuft das dagegen zum Beispiel mit der SACEM oder so, ich kann das nicht aussprechen, ich kann das Französisch nicht aussprechen. Das ist die französische GEMA. Und die ist jetzt zu einer Übereinkunft mit YouTube gekommen und das CEO von SACEM, Bernard Millet, der hat auch gesagt, diese Vereinbarung zeigt wieder einmal mehr die Bereitschaft von SACEM, die legale Nutzung auch online zu fördern, speziell die Videoplattformen. Es ist wirklich wichtig für die Künstler, wenn sie online gesehen werden und die französischen Urheber dafür Geld erhalten, wenn jemand deren Inhalte auf der Seite entdeckt und anzeigt. So, wunderbar, das ist richtig so, oder? So macht man das. Und nicht wie die GEMA, man heult rum, ja, möchte Google erpressen, dann zeigt Google eben die Videos gar nicht mal an, der Künstler bekommt überhaupt nichts, ja, weil es keine Vereinbarung gibt von der GEMA. Also wenn ihr denkt, ihr bekommt zu wenig Geld von Google, liebe Künstler, wegen YouTube, dann geht zur GEMA und dreht den mal in den Hintern und sagt denen mal, sie sollen eine Vereinbarung jetzt mit YouTube, mit Google endlich mal machen. Ja, weil diese Forderungen, die GEMA hier offenbar in Deutschland stellt, sind jenseits von Gut und Böse. In Italien hat es auch geklappt, in Frankreich hat es jetzt geklappt. Ja, aber wo klappt's nicht? In Deutschland. Tja, warum wohl? In Deutschland klappt es auch nicht mit dem Google Street View so richtig. Die Meldung hat mich hier überrascht. Google Street View weltweit, in der Antarktis und überall. Ja, also Wahnsinn. In der Antarktis, ja. Aber in Deutschland kein Street View, bis jetzt. Das ist zum Heulen, oder? Das ist echt zum Heulen, Entwicklungsland. Naja, okay. Schön, jetzt in Irland, Brasilien und im Pinguinland. Ja, steht hier so. Steht hier so. Ich habe den Artikel verlinkt. Dort ist jetzt Street View erlaubt. Dieses Pinguinland, ich weiß, das ist an der Antarktis, ist da. Ja, genau. Und das ist so ein Gebiet, wo wirklich zu einer bestimmten Jahreszeit Tausende, Abertausende von Pinguinen hausen. Ja. Ja, du wurdest jetzt auch Street View aufgenommen, dann haben wir wieder die Pinguine dort sehen. es ist wirklich was, kein Witz, das ist wirklich dort jetzt Street View. Und ich fühle mich irgendwie schon richtig mies, ehrlich. Richtig mies. Ich glaube, ich muss mal umziehen in ein fortschrittliches Land, ne? Aber es ist ja nicht das Land an sich, ja? Es ist unsere Regierung, die halt offenbar diese Hetzkampagne gegen Google deswegen gestartet hat, um von ihren eigenen unglaublichen Vorgehensweisen, was Datenschutz betrifft, gegenüber den Bürgern abzulenken. Ja, ich meine, wer Street View verbieten will und Vorratsdatenspeicherung propagiert, hat bei mir jede Seriosität verloren. Das geht nicht. Also das geht schon mal gar nicht. Ja. Naja, gut. Vielleicht können wir ja mal, ich habe ja schon gesagt, vielleicht sollten wir unser eigenes Street View machen. Ja. Ich mache vielleicht mal ein Rio View. Ja. Rio View. Ich fange ja schon an, kräftig mit der Kamera alle Fassaden, die mir ins Auge fallen, zu fotografieren. Und die stelle ich dann bei dem Dienst ein, den ich aussprechen kann. Paranoima oder... Paranoia? Nein. Also der jedenfalls. Und dann wird er trotzdem eingeblendet auf Google, in Google Earth, ja. Genau. Also. Ich bin übrigens mal gespannt, wenn hier bei mir die Fassade verpixelt wird, wenn soll das so sein, wenn ein Hausbesitzer oder ein Mieter eben die hier sich meldet bei Google und möchte hier verpixelt werden, ja, dass das Haus dann eben verpixelt wird. Aber was ist, wenn dort in dem Haus Leute wohnen, die nicht wollen, dass das Haus verpixelt wird? Ja, also wenn hier jetzt, was weiß ich, ein super toller Retter der Daten meint, dass er das verpixeln muss, wo ich wohne, ja, dann muss ich natürlich auch Einspruch erheben und ich möchte haben, dass es nicht verpixelt wird, weil ich möchte nicht verpixelt sein, ganz einfach. Ja. Ich finde, wenn man ein Recht hat auf eine verpixelte Hausfassade, dann muss man ein Recht haben auf eine nicht verpixelte Hausfassade, oder? Werden wir da mal sehen. Bin mal gespannt. AOL hat auch mal wieder was getan, was erwähnenswert ist. Man, die machen ja normalerweise schon gar nicht mehr so viel. AOL hat ja ziemlich verloren, sag ich mal. Wenn man überlegt, was vorher AOL war, eigentlich der einzige größere Online-Dienst und dann auf einmal, ja, ziemlich weg vom Fenster. Jetzt haben die immer mehr Sachen gekauft. Auch das Blog & Gadget hat gehört jetzt schon geraume Zeit eben AOL. Man glaubt es kaum, ja. So geht das. Und das hat bisher auch keine negativen Auswirkungen gehabt, meiner Meinung nach. Engadget schreibt immer noch so gut und frei, wie sie es eigentlich schon immer gemacht haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt hat AOL TechCrunch gekauft. TechCrunch, das ist wohl das bekannteste und größte Technikblock der Welt, genau. Und auch deren Schwesterpublikation, was immer das auch ist, keine Ahnung, die wurden gekauft. TechCrunch also jetzt unter AOL-Fuchtel. Und der mein allerliebster Freund, ja, der Arrington, dieser Arrington, ne, furchtbar, der meint natürlich, es ist ein perfektes Zusammenspiel. Was ich hoffe, ist natürlich, dass jetzt Michael Arrington endlich abgesäbelt wird und durch jemand ersetzt wird, der tragbar ist. Dann lese ich vielleicht auch wieder TechCrunch. Aber es soll auch nach der Übernahme an Bord bleiben, heißt es. Das bedauere ich ziemlich. Ja, da hat AOL vielleicht jetzt eine Möglichkeit verpasst, den größten Arsch der Geschichte der Blogs endlich mal, habe ich das wirklich gesagt? Entschuldigung. diesen extravaganten Blogger abzusäbeln und durch jemanden zu ersetzen, der eben vielleicht sich mehr um die Technik kümmert und nicht um seine persönlichen Probleme, Revanchen, die er dann da führt. Ja. Ist zwar nicht alles schlecht, aber naja, ich sag mal, der Wutausbruch von Leo Laporte bei seinem Podcast, den ich schon mehrfach erwähnt habe, der ist eigentlich bezeichnend. Und ich glaube, wenn ihr das hören wollt, könnt ihr mal gucken. Ich glaube, es war entweder die erste Wochensicht des Jahres oder die letzte Wochensicht letzten Jahres, 2009, in dem ich das angesprochen habe. Da habe ich auch einen Ausschnitt von diesem Podcast von Leo Laporte drin. Der hat nämlich Arschloch zu ihm gesagt. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder so ein schlimmes Wort gesagt. Mist, verdammt. Entschuldigung. Soll ich das drüber piepsen lassen? Nachher? Nee, machen wir nicht. Ja, 25 Jahre ist AOL jetzt übrigens alt. Und was versprechen die sich jetzt davon? Klar, AOL versucht sich jetzt im Social Network Bereich zu etablieren, in Blogs verstärkt, nachdem sie halt den Zugang komplett verloren haben. Also das ist alles nichts geworden. Time Warner hat ja mal fusioniert mit AOL, danach hat sich Time Warner wieder getrennt und jetzt ist AOL wieder solo und man sieht einfach hier ja die Zerrissenheit auch ein bisschen. Wobei man muss sagen, manche Ansätze sind ziemlich gut, sie unterstützen Podcaster, sie kaufen nicht nur Blogs, sondern sie schalten auch Werbung auf anderen Blogs. Von daher ist vielleicht die Strategie gar nicht so schlecht. Sie versuchen sich so, ich sag mal, ein bisschen mehr in die Cloud zu orientieren. Ja, also das heißt auf die virtuellen Geschichten und nicht mehr auf diese Zugangsgeschichte, denn die hat wirklich kaum noch Zukunft. Ja. Wenn man das mal so sieht. Das sind viel zu viele Widrigkeiten momentan. Ja, die einem da das Leben schwer machen. Ne? So sieht das aus. Immer gespannt, wie das wird. Hoffen, vielleicht, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Arrington vielleicht dann doch noch nach ein paar Monaten die Segel streicht, weil er vielleicht doch Vorgaben kriegt von AOL. Bitte, bitte gibt ihm Vorgaben, die er unmöglich erfüllen kann. Ja, so sieht das aus. Und diesen MG Siegler, ja, der arbeitet auch, beziehungsweise er schreibt auch Berichte für TechCrunch und der sollte mal ein bisschen ins Gewissen geredet bekommen, ja, dass er vielleicht mal so sein Apple-Fanboyism ein bisschen vergisst und vielleicht auch neutral über andere Konkurrenten spricht und nicht nur seine Sichtweise, Vorgehensweise da publiziert, denn TechCrunch ist kein privates Blog. Ja. Also wenn er eine Siegler-Wochensicht macht, dann kann er seine persönliche Meinung hart verfechten und kann sagen, ja, wie schlimm die anderen sind und Apple das so toll ist, ja, ganz klar. Aber im professionellen Blog hat das nichts zu suchen, genau. Und da das hier die Rios-Wochensicht, kann ich auch sagen, dass Siegler, ja, sollte ich mal an die eigene Nase fassen und nicht so viel gegen Apple-Konkurrenz wettern. Schon geht er nämlich mit dem sinkenden Schiff bald unter. Habe ich das auch wieder gesagt? Okay, jetzt, vielleicht tun wir das auch über Pieps, ne? Nein. Na gut, okay. Also, das war's eigentlich schon wieder für heute. Ja? Halbe Stunde mehr haben wir nicht. Unfassbar. Ich habe keine Themen mehr. Oder soll ich doch vielleicht noch irgendwas gucken? Moment mal. Ich habe keine Themen mehr. Bevor ich mich jetzt wieder am Kopf und Kragen rede, ne? Sollte man vielleicht dann doch aufhören, ne? Naja, okay. Also, eins kann ich schon mal ganz kurz sagen. Das eigentlich hat überhaupt gar nichts mit der Technik zu tun. Aber es ist ja auch die Rios-Wochensicht. Und was mich diese Woche übrigens sehr stark beschäftigt hat, war eben Stuttgart 21 und AKWs. Zu Stuttgart 21 möchte ich nur so viel sagen. Vielleicht sollten sich manche Demonstranten mal fragen, was wichtiger ist, zu verhindern, dass einem die alten Atomkraftwerke um die Ohren fliegen oder dass eine Regierung einen Bahnhof bauen will. Ja. Naja, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. So, jetzt halt aber, ich muss mich von euch verabschieden, ja. Das ist zwar eine kurze Wochensicht, ja. Aber ich denke, das Wichtigste der Woche ist gesagt worden. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder rein bei der Rios Wohnsicht. Bis dann. Tschüss.